tausend Imaginationen fahren mit mir Achterbahn. Können die mich denn nicht verschonen, vor allem mein Geruchsorgan? Schweißlavendel steht für Ulrich, der vor einer S-Bahn sprang. Nutella-Mond steht für den Autostrich, der mir fast mein Leben nahm. Ich schlag die Hände an meinen Schädel, damit er endlich Ruhe gibt. Benzin-Urin steht für das Mädel, das ich nur für Geld in mich verliebt. Ach, wenn's doch nur Gerüche wären, was mir so mein Hirn umflügt. Nein, alles und jedes Zeitbegehren, und da stimmt mich missvergnügt. Chaos in meinem Kopf. Amtsneurosen, kaltgepresstes Fortgeflecht. In mir gedeihen die Mimosen, sie entzogen mir das Sorgerecht. Streichholzköpfe legen Feuer in meiner großen Panikburg. Hinter mir ein Ungeheuer und in mir tobt ein Hirnchirurg. Anarchie in meinem Geiste treibt mich hin zum Selbstboykott. In mir tanzen Zugereiste und immerzu tönt einfach Gott. Sie mögen mich abputzig finden mit meinen Neurosensammelwahn, doch mein allgemein Befinden gleicht einem Tanz auf dem Vulkan. Mörderische Träume grinsen mir von ganz weit unten zu. Der Teufel fordert Wucherzinsen und drückt mir beide Augen zu. Ich züchte Wahnwitz und Psychosen, verfolgt den schwarzen Mann in mir. Ich bin mir sauer aufgestoßen, meine Angst, sie gleicht dem Löschpapier. Und zerkaute Denkschablonen, ausgelutschtes Fluchtgeflecht. Ich bin dabei, mich zu verwohnen, und wenn ich mich anfasse, trotz allem bin ich normal verkommen, auch wenn ich stets ein anderer bin. Meine Klarsicht ist verschwommen, doch all dies ist halb so schlimm, denn das Chaos in meinem Kopf, das bin doch alles nur ich.